Hip-Hop ist eine Generation, eine Art Musik für sich selbst. Das bedeutet, dass Hip-Hop das Zusammenhalt ist, dass Freundschaft bedeutet, dass Kumpelhaftigkeit bedeutet. Und das ist Hip-Hop. Ich begrüße Sie alle noch einmal auf das Herzlichste als meine lieben Gäste. Es kann losgehen. Die Floristen. Bekannt für Rap-Parts, die Skilarm. Follow what the fuck. Im Kopf nur Beats und Rhymes. Hosea. Mein Rap ist Poison. Baudi. Rattle nicht, ich mach dich frisch. Dumb Rap. Für einen DJ ist nichts zu schwer. Extra, extra. Extra platt, D.E.P. Ja, vielleicht werden wir das auch lieben lernen, ja. Die Musik. Wir werden Rapper. Dann werden wir Zeug anziehen. Ja. Dann werden wir einen Tag erleben, ja. Wie die, wie heißt das noch, Hip-Hop. Hip-Hop-Rapper.